Erster, wenn jemand Jahwe ein Speiseopfer bringt. Es muss feines Mehl sein. Man soll Öl und Weihrauch darauf tun. Zweiter, bring das Opfer zu Aarons Söhnen, den Priestern. Der Priester nimmt eine Handvoll Mehl und Öl. Er nimmt auch den ganzen Weihrauch. Er verbrennt es auf dem Altar für Jahwe. Das ist ein Feueropfer mit gutem Geruch. Dritter, der Rest des Speiseopfers gehört Aaron und seinen Söhnen. Es ist sehr heilig. Vierter, wenn du Gebackenes als Speiseopfer bringst. Es müssen ungesäuerte Kuchen sein. Sie sind aus feinem Mehl mit Öl. Es können auch ungesäuerte Fladen mit Öl sein. Fünfter, wenn dein Opfer auf einer Platte ist. Es muss aus ungesäuertem Mehl sein. Es ist mit Öl gemacht. Sechster, brich es in kleine Stücke. Gieße Öl darüber. Das ist ein Speiseopfer. Siebter, wenn dein Opfer in einer Pfanne ist. Es muss aus feinem Mehl sein. Es ist mit Öl gemacht. Achter, bring das Speiseopfer zu Jahwe. Gib es dem Priester. Er soll es zum Altar bringen. Neunter, der Priester nimmt einen Teil vom Speiseopfer. Er verbrennt es auf dem Altar. Das ist ein Feueropfer für Jahwe mit gutem Geruch. Zehnter, der Rest des Speiseopfers gehört Aaron und seinen Söhnen. Es ist sehr heilig. Elfter, kein Speiseopfer für Jahwe darf Sauerteig haben. Ihr dürft keinen Sauerteig verbrennen. Ihr dürft auch keinen Honig verbrennen. Das ist kein Feueropfer für Jahwe. Zwölfter, ihr dürft sie Jahwe als Erstlingsgabe bringen. Aber sie dürfen nicht auf den Altar kommen. Sie dürfen keinen guten Geruch haben. Dreizehnter, du musst alle Speiseopfer salzen. Das Salz ist wichtig für den Bund mit Gott. Du musst immer Salz zu deinen Opfern geben. Vierzehnter, wenn du Jahwe ein Speiseopfer von ersten Früchten bringst. Es müssen am Feuer geröstete Ähren sein. Oder es sind zerriebene Körner von frischen Früchten. Das ist dein Frühfruchtspeiseopfer. Fünfzehnter, du musst Öl darauf tun. Lege auch Weihrauch darauf. Das ist ein Speiseopfer. Sechzehnter, der Priester nimmt einen Teil davon. Es sind die zerriebenen Körner und das Öl. Er nimmt auch den ganzen Weihrauch. Er verbrennt es als Feueropfer für Jahwe.